Abschnitt 11 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Überall Liebe. Kann ich im Herzen heiße Wünsche tragen, dabei des Lebens Blütenkränze sehen und unbegrenzt daran vorübergehen? Und muss ich traurend nicht in mir verzagen? Soll frevelnd ich dem liebsten Wunsch entsagen, soll mutig ich zum Schattenreiche gehen, um andere Freuden, andere Götter flehen, nach neuen Wonnen bei den Toten fragen? Ich stieg hinab, doch auch in Plutons Reichen, im Schoß der Nächte brennt der Liebe Glut, dass sehnend Schatten sich zu Schatten neigen. Verloren ist, wen Liebe nicht beglücket, und stiege auch hinab zur Stygschen Flut, im Glanz der Himmel blieb er unentzücket. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Alice Stein.